Schön, dass das geklappt hat heute. Also setz dich doch auf das Sofa und erzähl mir was. Erzähl mir einfach alles. Lass es raus, sei du selbst, komm schon. Es sieht gut aus, doch am Ende kommen Leute und ich lasse meine Wut raus. Warum ich rappe, ich weiß es selber nicht. Ich weiß nur, dass es ohne einfach nicht dasselbe ist. Und deswegen schreibe ich Texte auf das Blatt, in der Hoffnung, dass ich träume und das alles hier mal pack. Ihr habt recht, ich hab den Hass in den Wehen, denn keiner dieser Filme kann die Kacke verstehen. Ihr steht alle unten, wartet, dass ich jetzt stürz, dass meine Fresse den Beton mit vollem Umfang berührt. Ey, ich suche den Erfolg und ich find ihn im Dreck. Rap ist meins und keiner nimmt ihn mir weg. Und wenn ihr fertig seid mit Reden, Alter, meldet euch bei mir. Und wir regeln das wie Männer, Alter, habt ihr das kapiert? Und solange ihr das Game nicht kapiert, bleib ich weiterhin der Rapper, der die Masse therapiert. Hey, du, hör zu. Ich hoffe, es geht doch gut aus. Ich hab gesagt, ich bau mir eine Crew auf. Jage meine Hater, Mann, als wäre ich im Blutrausch. Die Tür des Glücks geht nicht auf, wenn ich zuhau. Die Probleme gehen nicht, wenn ich mich zusauf. Dieses Rap-Game ist nicht immer cool drauf. Ich lass Taten sprechen, bin ich einer, der nur zuschaut. In einem Dschungel voller Schlangen muss ich überleben. Ich muss mich nicht übergeben, ich bin euch doch überlegen. Ihr seid fake wie Uri Geller, ihr Affen, habt einen Hass auf mich doch. Versucht dasselbe zu machen. Rap ist keine Nutte, die du einfach schnell mal ficken kannst. Dicker Flow, realer Shit, das ist erst ein dicker Schwanz. Und solange ihr das Ding hier nicht kapiert, bleib ich weiterhin der Rapper, der die Leute therapiert. Hey,